Herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am 6. Mai zur 39. Sitzung dieses Landesvorstands NRW. Wir sind ja im Mammel, sonst würdet ihr nicht hören können und so weiter. Ich habe gerade die Versammlungsleitung an mich gerissen und frage mal kurz, ob das jemand übernehmen möchte. Ich Das höre gerne laut übernehmen. Schweigen. Entschuldigung, Daniel, willst du? Ich sagte, das du gerne übernehmen. Ja, wie gesagt, wenn jemand möchte, kann das auch gerne aber auch machen. Protokoll ist heute doppelt besetzt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Vorbereitung schon mal. Pet habe ich gerade noch mal reingepostet, falls sich da noch jemand einklinken möchte. Ja, und wir sind anwesend und beschlussfähig mit 5 Mitgliedern. Das muss dir mal gesagt werden. Und wir haben ein Protokoll. Ich glaube, das habt ihr durchgeguckt, geben wir Macht nochmal. Und wollte mal fragen, er würde gerne wissen, ob da Dinge zu ergänzen sind oder ob es da was zu sagen gibt. Alles gut. Keine Ja, Einwände. alles gut. Von mir auch Einen nicht. habe ich. Hörst du noch? Doch, einen Einwand habe ich noch. Es fehlen schon wieder die Kontostände. Also die VKV-Kontostände sind ja eingepflegt, aber die normalen Kontostände, die sollten ja noch nachgetragen werden. Bali, du bist noch hier, also kannst du sprechen oder? Ja, ich kann Martin jetzt anrufen, dass er es einpflegt. Also die von heute dann und nicht von letzter Woche. Ja, also Also bringt vom Protokoll vom letzten Mal nichts, aber ich kann euch die aktuellen jetzt gleich noch rübergeben lassen. ja, ich denke mal, wäre gut, aber das können wir auch so machen, vielleicht, dass, wenn das sowieso Martin macht, dass er das vielleicht am Nachmittag macht, wenn er normalerweise im Büro ist, an jedem Donnerstags, zu jeder Donnerstagssitzung, alle 2 Wochen. So als Idee. Ja, so als Idee war das ja schon mal angedacht. Gut, aber das ist Morgen, ich kümmere mich morgen Vormittag darum, dass die von heute nachträglich ins Protokoll eingetragen werden. okay, das wird auch notiert und das nächste Mal dann gecheckt. Aber vielen Dank schon mal für die Zeit, die du da drauf verwendest. Dann war aber das letzte Call soweit mit der Anmerkung angenommen. Vielen Dank fürs Einstellen, auch ins Wiki. Und dann kommen wir zu den Berichten. Was haben wir gemacht die letzten 14 Tage? Da steht als erstes Orange Bay. Dann sage ich mal kurz, dass ich wieder bei der Folgesitzung war. Ich meine, wir hätten auch die. Da war das letzte Mal schon, kommen wir gerade ein bisschen durcheinander, die KMV in Köln final beendet, dass wir jetzt da also tatsächlich auch einen neuen Vorstand haben. Protokoll muss, glaube ich, noch im Wiki veröffentlicht werden, aber formal ist das soweit alles gut gegangen. Und was habe ich noch gemacht? Bündnisversammlungsgesetz war auch noch eine Sitzung. Und ich habe jetzt nicht jeden Kram, jeden Einzelkram da aufgeschrieben, aber so ungefähr als Überblick. Und der Bali hat aber alles Mögliche schon reingeschrieben, ist jetzt kurz, weil er Doppelbelastung heute hat, zum Schatzmeisterclub unterwegs. Ich könnte jetzt mal kurz vorlesen. Sonntägliche Arbeitssitzung hat es gegeben, dann war er unterwegs, um sich verschiedene Locations für den LPT anzugucken, den wir ja machen wollen im Juli, Juni, Juli. Hat da auch etwas gefunden in Dortmund, wo wir uns, glaube ich, jetzt verstärkt darum kümmern, das Coining-Haus, wo wir auch schon mal waren vor einiger Zeit. Und ja, wie gesagt, ist jetzt halt zum Staatsmeisterclub, der dummerweise parallel zu unserer Vorstandssitzung tagt. Ich denke, das ist so ungefähr das, was er hier aufgeschrieben hat und die letzten 14 Tage gemacht hat. Der nächste in der Liste wäre der Helder, wenn er möchte. Ja, also ich mach's auch. Kein Ding. Ja, meine 14 Tage waren jetzt quasi gut gefüllt. Neben typischen Verpflichtungen, die ich hier sonst habe, sind noch eine Sitzung der AGÖA NRW noch, die ich noch mitbesucht habe. Und auch einige PRM- und Sage-Zugänge, beziehungsweise Sage, glaube ich, auch nur ein Zugang, dessen Beantragung ich dann auch mit begleitet habe. Ja, vielen Dank dafür. Als nächstes in der Reihe wäre der Daniel, wenn er möchte. Ja, würde ich dann sagen. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal eine ganze Menge an Tickets noch nachgearbeitet, da ich in der Zeit, wo ich gesundheitlich nicht auf dem Damm war, doch manches ein bisschen liegen geblieben ist. Habe ja in allen Bereichen noch mal eine ganze Menge nachzuarbeiten gehabt. Ich habe den Hari angelernt und eingelernt, wie auch immer, in die Mitgliederverwaltung, sodass er da jetzt auch mit unterstützen kann, sodass auch das nicht ganz so liegen bleibt, wenn ich mal ausfalle. Habe ich auch diverse Mumble-Gespräche und Telefonate noch geführt und ja, ich glaube, das war's erstmal. Vielen Dank dafür. Wenn du ein paar Stichworte ins Pad eintragen wollen würdest, würde das Protokoll ein bisschen füllen. Aber trotzdem danke. Tatjana. Ja, ich war, wie ihr ja alle auch, bei den Arbeitssitzungen in diversen Mumbles, AGÖA, AG Inklusion und Kandidatengrillen beobachtet. Am Wochenende wichtig. Und Tickets bearbeitet, bisschen Korrespondenz und das war's. Ja, eine der Sachen habe ich auf jeden Fall gelesen. Danke dafür. Sehr schön ausführlich geschrieben und sehr schön formuliert. Gerne. Gut, dann gibt es Rückfragen. Das ist nicht der Fall, dann machen wir weiter. Wie gerade schon gesagt, der Bereich Statistik wird dieses Mal also gefüllt. Das heißt, nächstes Mal sollten da aktuelle Zahlen stehen. Ganz kurz, wir haben also 816 stimmberechtigte Mitglieder in NRW gerade. Ach, das schmerzt. Das waren schon mal eine Menge mehr, aber immerhin. Kommen wir zu Terminen. Die sind eingetragen. Ich gebe noch mal ganz kurz einen Überblick für die Menschen, die zuhören. Datenschutztermine stehen wieder dabei. Auch an dieser Stelle vielen Dank an Susanne, dass sie die Schulungen jetzt ständig weiter betreut. Also, dass praktisch jeder auch aus dem kommunalen Bereich, der gerade Bedarf hat, eigentlich innerhalb von 2 Wochen da einen Termin findet. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber früheren Zeiten. Und ja, dann gibt es diverse Versammlungen in diesen Zeiten, ja nicht ganz so üblich, aber das war auch dringend notwendig, dass wir uns wieder treffen. Also der BPT steht jetzt an am Wochenende. NPO macht dann zeitgleich auch noch einen Parteitag und Ausstellungsversammlung. In Heidensberg gibt es was und wie eben schon mal gesagt, bereiten wir ja auch allerdings dann noch in ein paar Wochen erst ein LPT vor. Bei all diesen Terminen geht es um Wahlen, geht um Personen, die gewählt werden, Vorstände, aber auch immer noch Kandidaten für die Bundestagswahl. Da zu dieser Geschichte sage ich dann gleich noch was. Unterstützungsunterschriften, Endtermin, 10.7. Aber gut, da zum Thema Wahl und so weiter, glaube ich, kommen wir nachher noch kurz. Dann haben wir Anträge. Als erstes in der Zeile 91 den Antrag mit der Nummer 460627, Antrag Wahlkampfbudget Bundestagswahl. Antragsteller ist nicht da, aber wir haben kurz noch gesprochen vorher und ist ja gerade schon im Schatzmeisterclub. Ja, Wahlkampf kostet Geld, das wissen wir alle. Und hier geht es darum, das Budget, was der Bund ausgibt, etwas zu erhöhen in einer gemeinsamen Aktion mit allen Landesverbänden. Da kann man jetzt stundenlang und tagelang und wochenlang darüber diskutieren, wahrscheinlich so lange, bis die Wahl vorbei ist, mindestens. Grundsätzlich ist die Summe schon recht knapp und wir müssen einfach auch darauf bauen, dass die Menschen, die damit umgehen, das auch verantwortungsvoll machen und auch richtig aufteilen. Hier geht es also um eine Erhöhung über 55.000 Euro, worauf hier für NRW, für unseren Landesverband, ca. 8.300 Euro auf uns entfallen würden. Und wenn man sich die Aufteilung ansieht, es sind schon eine Menge Dinge, die gemacht werden müssen. Eine ganze Menge Einzelkosten, die da zusammenkommen. Insofern wäre ich dafür, dieses zu unterstützen. Wobei ich durchaus Kritik habe an den einzelnen Punkten, zum Beispiel hier, was Online-Werbung angeht, insbesondere Jodel. Da würde ich schon ganz gerne dann auch nochmal fragen, was denn da tatsächlich erwartet wird und ob es irgendeine Referenz gibt, dass es schon mal was gebracht hat, weil meiner Meinung nach hat es bei uns bei der letzten Landtagswahl nichts gebracht. Aber anyway, an dem will ich es jetzt nicht festmachen, dann das abzulehnen, weil, wie gesagt, es sind eine Menge andere Kosten noch dabei. Vor allen Dingen der Fotograf, die Fotografin, weiß gar nicht, wer das ist, aber halte ich für dringend notwendig, dass die Kandidaten vernünftige Fotos bekommen. Das kostet halt auch Geld. Und jetzt habe ich eigentlich genug darüber geredet. Was sagen denn die anderen? Von mir aus können wir direkt abstimmen. Vielleicht auch noch meinerseits nur einmal kurz zur Erklärung. Also wir stimmen jetzt hier nicht über einen Antrag ab, über Kosten, die wir direkt selber tragen, sondern über unser Abstimmverhalten im Schatzmeisterclub von Bali quasi gleich oder jetzt sogar schon. Ja, wir stimmen auf jeden Fall über Geld ab, was der Landesverband dann tragen muss. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass das sinnvoll ist, dass wir das tun sollten. Auf jeden Fall. Und ein bisschen was, ich glaube, von den Fotografenkosten soll ja auch noch was zurückkommen oder so, wie ich es verstanden habe. Aber selbst wenn das nicht passiert, denke ich, wäre das in Ordnung. Entschuldigung, Daniel, ich habe dir das Wort abgeschnitten. Vielleicht sollte nochmal ergänzt werden, dass wir quasi nur unseren Anteil an diesem Betrag zahlen, weil ich glaube, das geht da jetzt noch nicht so ganz klar draus hervor. Da wird gerade was eingetragen. Wird gerade reingeschrieben. Gibt es von anderer Seite Zuhörer oder so noch Fragen im Antrag vielleicht? Das ist nicht der Fall, okay. Ganz klar, wenn wir jetzt hier abstimmen, dann über den Anteil des Landes NRW ab, der bei ca. 8.300 Euro liegt, plus minus zweistelliger Eurobetrag. Bali hat sein positives Votum schon abgegeben. Wie sieht das bei euch aus? Dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Dafür. Dann ist das einstimmig. Vielen Dank und hoch die Tassen für den Wahlkampf. Aber hoffen, dass das noch was bringt, natürlich. Oh, das war schon der Einzige. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Umlaufbeschlüssen. Da gab es einige. Ab Zeile 180. Möchte dazu jemand was sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann muss ich das tun. Ich glaube, die Umlaufbeschlüsse, ich gehe sie mal gerade durch. Aber das waren hauptsächlich Mitgliedsanträge, ne? Ja, irgendwie so um die 10. Auch schön. Es waren 10, ich hatte gerade noch gezählt, sonst hätte ich was gesagt. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Falls hier jemand dann zuhört, auf jeden Fall freuen wir uns über neue Mitglieder. Und vor allen Dingen auch über neue Mitglieder, die sich dann hier mal melden, Hallo sagen und mit uns sprechen wollen, mitarbeiten wollen, vielleicht, was auch immer. Aber dazu ist ja noch Zeit. Wir treffen uns ja wieder hier. Dann sind wir schon mit den Anträgen durch, kommen in Zeile 354 zu aktuellem aus den Kommunen. Ah, da sehe ich, genau, bei der letzten Sitzung war der Punkt am Samstag wird ausgezählt, KV Köln. Das ist dann, wie ich eben schon sagte, in der Zwischenzeit passiert. Und die Abstimmung ist positiv ausgefallen. Das heißt, der KV Köln ist in der Briefwahl, der neue Vorstand ist in der Briefwahl bestätigt worden. Ich habe da auch schon angemerkt, dass sobald die jetzt arbeitsfähig sind und sich mal getroffen haben und so weiter, auch immer gerne hier willkommen sind. Und Bereitschaft haben sie erklärt. Schauen wir mal, wie das so ist. Aber verständlich, dass sie da natürlich auch erstmal eine Menge zu tun haben und sich vor allem mit der Wahl jetzt erstmal und dem Wahlkampf beschäftigen wollen. So, hat sonst jemand was aus den Kommunen oder KVs oder sowas zu berichten? Ich sehe jemanden im Sprechenraum. Milo, bitte. Wir sehen, dass du sprechen willst, aber wir hören dich nicht, zumindest ich nicht. Ah, mein Mikro war noch stumm geschaltet. guten Abend zusammen. Marius Höfel hier aus dem Rhein-Erft-Kreis. Wenn ihr möchtet, kann ich eine kurze Rückmeldung aus unserem Kreisverband geben. Sehr gerne, danke. Wir hatten letztes Wochenende Aufstellungsversammlung für den Wahlbezirk 91, also Rhein-Erft-Kreis Nord. Da wurde der Christian Kaczmarek zum Direktkandidaten gewählt. Am 16. haben wir Aufstellungsversammlung für den anderen Wahlbezirk, also Rhein-Erft-Kreis und Kreis Euskirchen. Da hat sich auch der Stefano schon als Kandidat bisher gemeldet. Stefano Tuchscherer. Und ansonsten arbeiten unsere Ratsherren und Damen. Ah, und wir haben am 6.6. unseren Kreisparteitag. Der wird dann hybrid stattfinden. Das ist doch was. Wunderbar. Wie macht ihr das mit den Ratsmitgliedern? Habt ihr da so regelmäßigen Austausch? Weil ihr habt ja überall verteilt, glaube ich, jeweils einen dann dabei oder eine. Genau. Also Kerpen, Frechen und Hürth haben jeweils ein Ratsmandat und im Kreis haben wir auch ein Mandat. Und Frechen macht jede Woche immer dienstags ein Arbeitstreffen bei uns im Discord. Und die anderen treffen sich dann immer alle zusammen zur monatlichen Arbeitssitzung. Also Frechen ist ja, es sind die einzigen, die es wirklich wöchentlich machen, außer es ist gerade keine Sitzungsperiode und es ist steht keine Arbeit an, dann lassen die auch schon mal ausfallen. Aber die anderen machen das dann eben einmal im Monat, geben die ein Feedback und ansonsten läuft da die Arbeit eher über die Fraktion. Und das macht Frechen halt nicht, weil Frechen in keiner Fraktion ist, sondern das ist ein Einzelkämpfer und der Lars. Aber wöchentlich ist ja schon sportlich. Ja, ich bin auch fast jede Woche dabei, also es ist viel. Aber wir haben auch eigentlich fast immer was zu tun. Ja, aber hört sich sehr schön an. Empfehlung oder ich weiß nicht, wahrscheinlich macht ihr das aber auch, weil ihr wart ja schon immer sehr kommunikativ. Das, was ihr tut, verbreitet ihr auch möglichst, ne? Also versucht ihr in Medien zu kommen und so weiter. Ja, genau. Also wir schreiben Pressemitteilungen und posten ansonsten über Facebook, Instagram und Twitter. Da ist die Alessa aus Kerpen auch die mit Abstand aktivste, also die produziert da am meisten Content, den man posten kann. Wenn ihr, also an der Stelle dann auch nochmal gerne angemerkt, wenn ihr für euren Blog Dinge macht, weiß nicht, oder habt ihr mehrere? Ne, ihr habt einen, ne? Also wo dann alles hier die Städte draufkommen. Also wenn ihr dafür einen Beitrag macht, dann könnt ihr den gerne CC auch an Vorstand@ schicken, beziehungsweise direkt an die AGÖA. Ah, okay, ja, werde ich noch mal weiterleiten. Dankeschön. Also wir haben auf der Landeswebseite die Spalte Kommunales und da haben wir immer gerne eigentlich Beiträge, was halt kommunal so los ist. Nur müssen wir das erfahren und dann kann sich jemand darum kümmern, dass er das da reinsetzt. Aber es wäre immer schön, das einfach zu erfahren. Alles klar. Ja, werde ich auf jeden Fall weiterleiten an die einzelnen Teams und auch an unser kleines Medienteam, dass das dann auch passiert. Ja, sehr schön. Danke, dass du da warst. Kein Thema. Bevor ich aber wieder zurück in den Zuhörerraum gehe, würde ich noch gerne Fragen in den Raum werfen, bezüglich der Aufstellungsversammlung. Und zwar ist es ja so, dass normalerweise der Landesvorstand die Unterschrift leisten muss für den Direktkandidaten, weil das ja eine Bundestagswahl ist, richtig? Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr uns eine Vollmacht ausstellt, dass wir dann so gesehen nicht unbedingt also mit den ganzen Formularen zu euch kommen müssen. Wäre das möglich? Ansonsten kann der Mike da bestimmt auch noch was zu sagen, da ist der andere Zuhörer. Das ist ja hell das Fachgebiet. Klingt sogar schon fast. Also kurzum, es ist immer die jeweilige Gliederung für zuständig. Bei Kreiswahlvorschlägen, also in einem Wahlkreis, ist natürlich die entsprechende Gliederung vorgegeben. Jetzt habt ihr natürlich das Problem im Rhein-Erft-Kreis. Ihr habt jetzt zumindest der Rhein-Erft-Kreis hat ja einen Kreisverband und dann müsst ihr aber noch einen Wahlkreis zusammen mit Euskirchen belegen, der eben kein Kreisverband hat. Sondern das Ganze dann über den Landesverband geht. Für den Wahlkreis 91, wenn ich das richtig mitbekomme, ist da, glaube ich, auch der Wahlkreis, der auch innerhalb des Rhein-Erft-Kreises ist. Da könnt ihr selber die Unterschrift für leisten. Das ist da möglich. Für den anderen ist es leider nicht anders möglich, als ihn tatsächlich an den Landesvorstand weiterzugeben. Das müsst ihr da tatsächlich leider tun. Eine Vollmacht in so einem Sinne ist da tatsächlich nicht möglich. Aber das ist auch üblich, das war in den letzten Wahlkämpfen auch schon kein Problem. Also es muss halt tatsächlich sogar in unserem Fall, es müssen sogar drei Vorstände unterschreiben. Ja, genau. Also drei Leute, das war auch so unsere Information. Aber der Mike hatte das rausgesucht, dass eine Vollmacht auch genügen würde, dass das möglich wäre. Aber wenn du da nichts drüber weißt, dann würden wir das nochmal genauer nachgucken. Und ansonsten machen wir das halt so wie immer, dass wir dann für die drei Unterschriften uns dann nochmal mit euch in Verbindung setzen, dass ihr den Kladderadatsch unterschreiben könnt. Genau, da wir da in der Gegend auch noch auch noch Heinsberg haben, das wollte ich jetzt nämlich auch noch angesprochen haben, ob ihr euch da noch irgendwie kurz schließen könnt, dann können wir das in einem Aufwasch machen. Die wollen am 11. was machen, glaube ich. Nochmal nicht ganz verstanden, welcher Kreis? Heinsberg. Ach, Heinsberg, alles klar. Am 11. wollen die? So wie ich es gerade hier gesehen habe, meine ich ja, ne? Alles klar, danke für die Info. Wenn ich nochmal kurz nachfragen dürfte. Also, ich habe auf dem Formular nachgesehen und da stand tatsächlich drauf, Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 3 Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unterzeichnet sein. Ja, haben wir doch jetzt gerade gesagt, oder was war jetzt die Irritation? Ja, ich glaube, da ging es dort um den Wahlkreis 91 wahrscheinlich. Ja. Weil das steht generell auf diesem Formular mit drauf. Ja, ich würde das, also ich meine, das hat man immer so gemacht. Das geht ja hier um eine Bundestagswahl und sehe ich jetzt kein Problem. Das ist ja schon organisatorisch zu handeln, also so schwierig ist das ja nicht. Ich glaube, dass das jetzt verwirrt hat, war, dass Heller eben gesagt hat, dass für den Wahlkreis 91 reicht es, wenn der Kreisverstand, also wir, unterschreiben. Aber Mikes Informationsstand war bisher, dass es auf dem Formular auch so draufsteht, dass der Landesverband auch für den 91er unterschreiben muss, also wo der Rhein-Erft-Kreis ja eigentlich komplett drin ist. Das ist jetzt nur noch der Fragepunkt, glaube ich. Wenn wir den einen, also ich kenne jetzt das Verlagert nicht, das ist eher das Fachgebiet, aber wenn wir den einen unterschreiben, dann können wir auch den anderen unterschreiben, ist ja kein Problem. Ja klar, wir würden dann nur einmal alles machen. Also wenn, dann bekommt ihr das dann zusammen. Genau. Von der Formulierung auf diesem Formular würde ich auch sagen, dass eine Vollmacht da eher nicht geht. Nee, das würde ich, also das ist gar nicht mal angesprochen, das denke ich auch von aus, dass das funktioniert nicht. Geht ja hier darum, dass dann auch der Landesvorstand diesen Kandidaten, der ja auf jeden Fall auch gewinnen könnte, das Direktmandat erlangen könnte, dem Landesvorstand bekannt ist. Und das kann man nicht mit einer Vollmacht regeln. Ja, da gab es irgendeinen Passus, wo stand, sofern nicht alle Vorstände den Wahlvorschlag unterzeichnen, hat der einreichende Vorstand innerhalb der Einreichungsfrist eine entsprechende schriftliche Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beizubringen. Aber wie genau das jetzt gemeint ist, ob das jetzt nur gilt, wenn nicht 3 Personen unterschreiben, sondern irgendwie nur 2 Leute aus dem Landesvorstand oder so, ist jetzt nicht dabei. Aber ist ja dann auch kein Problem. Nö, nee, dann machen wir es so wie immer. Genau, ich kann sagen, dass ich in den nächsten Wochen jeweils freitags sowieso an Heinsberg und an Rhein-Erft-Kreis vorbeifahre. Immer über die, wie heißt sie denn da? Ja, das neue Stückchen Autobahn halt. Von Zitat aus. Das kriegen wir organisiert. Danke, dass ihr da wart. Und das waren jetzt am 16. ist der andere Wahlkreis dran, ne? Oder habe ich das verstanden? Genau, am 16. Und eine kleine Info habe ich noch, wenn euch das noch interessiert. Wir sind für unsere Vorstandssitzungen ins Discord gewechselt. Die finden jetzt nicht mehr auf Mumble statt. Da haben wir auch eine Weile dran geknabbert an der Idee, aber eigentlich so ganz bereuen wir es nicht, weil wir haben jetzt die letzten beiden Vorstandssitzungen haben im Mumble im Discord stattgefunden und wir haben mehr Zuhörer, also mehr Gäste als jemals zuvor. Letztes Mal waren es 5 Gäste. 6, ich weiß es nicht mehr genau. Viele auf jeden Fall, ungewöhnlich für eine Vorstandssitzung von uns. Ja, schön. Dann macht das gerne so. Okay, ja, danke, dass ihr da wart. Und den Rest machen wir dann per Mail und was da noch so ist. Viel Erfolg für die Aufstellungsversammlung. Danke, danke. Dann gehen wir wieder runter. So, was haben wir noch Kommunales irgendwo? In Mettmann kann ich noch kurz berichten, dass Mettmann VKV möchte ja einen Kreisverband gründen und da ist jetzt auch wieder eine Sitzung. Ich glaube, am übermorgen oder morgen. Morgen. Und mal schauen. Es war eigentlich geplant, dass... Entschuldigung, muss mal kurz runterschlucken, den Frosch. Es war geplant, dass da sich eine Arbeitsgruppe mit dem damit beschäftigt, ob es Sinn macht, ein KV zu gründen oder nicht. Ich kenne das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe noch nicht, aber es wurde jetzt schon zur Gründung eingeladen. Also mal gucken, was da so dann sich von versprochen wird. Bisher hat der VKV, merkt man ja auch, sehr unabhängig gearbeitet durch die Fraktion in Velbert und die Kreistagsgruppe in Mettmann. Warum es da jetzt unbedingt ein KV sein muss, wird vielleicht auf der Sitzung besprochen. Vielleicht werde ich mal diese Frage stellen. So, gibt es Fragen noch von irgendwelcher Stelle? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es noch wichtige Themen, die wir zu besprechen hätten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich frage mich, wo der Wahlkampfkoordinator ist. Da hatten wir doch gesagt, glaube ich, dass wir da jetzt hier immer den Status besprechen wollen würden. Bei mich würde zum Beispiel interessieren, ob die Bestellung, was wir letztes Mal beschlossen haben, da mit den Buttons zum Beispiel, mit den Einkaufswagenchips, ob das zum Beispiel läuft. Ich hatte vorhin mal noch mit ihm telefoniert, aber da war jetzt nicht die Rede davon, dass er kommen wollte. Er hatte allerdings was angesprochen davon, dass er irgendeine E-Mail an uns geschrieben hätte, wo wir heute Abend wohl irgendwie drüber reden wollten. Ich weiß jetzt aber gerade nicht welche. Die kam zu spät. Was ich weiß, deswegen wundere ich mich eigentlich, dass er nicht hier ist. Es ging nochmal darum, dass er die Mitglieder anschreiben möchte für die Unterstützung. Unterstützungsunterschrift. Da hat da jemand von euch einen Stand, wie der aktuell ist, also was da im Büro eingetroffen ist? Weil wir hatten ja irgendwie über 200, die versandt worden sind, unter anderem also Anfragen nach Formularen auch von Berlin aus erledigt worden sind. Also mein letzter Stand ist, dass bislang in der LGS 64 unbestätigte Unterstützerunterschriften angekommen sind. Der Stand ist auch in der entsprechenden Wiki-Seite auch hinterlegt, die verlinke ich hier gleich mal. Kann das sein, dass der Stand sich auch schon geändert hat inzwischen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sollten, glaube ich, 10 zur Bestätigung wieder versandt sein. Da liegen wir aber noch keine handfesten Daten vor. Naja, also von den um die 60, das ist irgendwie schon eine Woche oder 10 Tage alt sogar. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, hätte sich vielleicht noch ein bisschen was getan. Aber gut, die notwendige Zahl haben wir auf jeden Fall noch nicht. Jetzt haben wir die Mitglieder nochmal anzuschreiben. Das heißt nochmal, also gut, per E-Mail sind sie ja angeschrieben worden im Prinzip. Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern waren da, glaube ich, eher gemischt. Ne? Also ich weiß jetzt von keinem LV akut, wer das so gemacht hat. Finde die Idee aber gut und unterstützenswert. Ich finde das auch tatsächlich, und mir schwebt da auch ein Schreiben vor, wo sich dann tatsächlich die Kandidaten auch vorstellen und wo wir auch direkt den Mitgliedern halt sagen, jetzt, wir wollen es nochmal wissen, das ist das Team und wir wollen antreten, ihr könnt was tun, indem er ein, zwei Unterstützerunterschriften schickt. Und wenn man, und ich würde es tatsächlich auch machen, dass wir die anschreiben, und zwar alle 800, die Stimmberechtigten logischerweise, die nicht Stimmberechtigten nicht, inklusive Rückumschlag. Das kostet Geld, aber ja, also so könnte ich mir das vorstellen. Was meint ihr dazu? Hier ist zumindest laut der Vorstellung von Frank war es gewesen, dass die angeschrieben werden, aber nicht per Post. Der entsprechende Rückumschlag, der liegt dann als Druckvorlage vor und kann dann einfach zugeklebt werden. Das heißt also, diejenigen kriegen die Mail, drucken sich das Unterstützerformular aus. Da bitte nochmal der Hinweis, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, bitte doppelseitig auf der Rückseite darauf achten, dass auch die, der Datenschutzhinweis da ist und auch die Adresse auch eingetragen ist, wie es bei allen Unterstützerunterschriften immer der Fall ist. Und zeitgleich, also zusammen gibt es dann noch ein extra PDF für den Rückumschlag, den man sich auch selber einfach durchfalten und mit Klebeband zukleben dann auch zukriegt. Mit einem, also quasi auch schon Rückumschlag, so ähnlich wie man das auch von der Briefwahl schon kannte, der dann auch, wo das Porto auch von uns getragen wird. Dies hat den Vorteil auch für uns, sage ich noch extra noch dazu, weil diese Form des Rückumschlages nämlich dann das Ganze auch noch ein bisschen günstiger macht für uns. Und zwar um einiges, weil das verringert nämlich auch die Portokosten um ein Vielfaches. In dem Falle sogar, also nur für die eine Strecke sogar nur knapp die Hälfte. Ja, ich wollte gerade sagen, Vielfaches kann es nicht sein, weil es statt 1,55 sind es dann halt 80. Das Porto hin ist dann auch raus, ne? Ja, wobei da hätte ich mir tatsächlich vorgestellt, das Porto hin, also dann nochmal ein A4-Blatt, wo die Kandidaten drauf abgebildet sind und ein richtiges Anschreiben, dass man also wirklich was in Anführungsstrichen Wertiges in der Hand hat. Aber klar, ist ein Kostenfaktor, keine Frage, und natürlich ein Aufwand, das auch zu machen. Die Frage ist halt, wie viele Menschen drucken, falten, kleben. Aber gut, das sind zwei Varianten. Das wird dann jetzt hier nicht entschieden, denke ich mal. Aber das heißt, grundsätzlich seid ihr also auch nicht abgeneigt, die Mitglieder dazu nochmal anzuschreiben. Ja, also in der Form, wie es da gestellt ist, habe ich da nichts gegen. Also es ist über einen Mailversand mit den Druckvorlagen dazu, da habe ich nichts gegen, das an die 800 zu schicken. Ansonsten würde ich das gerne wirklich auf diejenigen runterbrechen. Also das heißt, dass diejenigen, die wirklich eine Unterstützerunterschrift per Post haben wollen, dann auch wirklich dann auch über den üblichen Weg, wie wir es auch schon so machen, entweder durch formlosen Antrag, das kann man ja manchmal auch anderweitig stellen, muss ja nicht immer über das Formular im Internet, also auf unserer Webseite dann auch sein, man kann es auch anders anfordern, aber das gibt's ja auch. Ich wollte gerade sagen, wir bieten die Möglichkeit ja schon an, wir können ja durchaus nochmal darauf hinweisen, aber dann jetzt ist doch nochmal quasi offensiv an alle zu verschicken. Ich meine, wir hatten ja extra gesagt, dass wir das auf diese Variante deswegen machen wollen. Ja, also ich denke, es ist halt einfach eine andere, hat eine andere Wertigkeit, wenn man halt einen Brief bekommt mit einem Blatt, wo man die Kandidaten sieht und wo noch was draufsteht und so weiter. Aber wie gesagt, wollte das jetzt hier nicht vertiefen, aber das ist, glaube ich, schon etwas, was wir ja andenken müssen, jetzt hier mal ein bisschen größeren Schritt zu machen mit den Unterschriften, dass wir ein Stückchen weiterkommen. Ich denke mal, spätestens in der nächsten Sitzung wird das dann ja entscheidungsreif und umsetzungsreif sein, hoffentlich. Okay, dann was haben wir denn noch? Ich hätte noch eine Frage zur IT. Und zwar habe ich, ich schicke dir das noch vorbei, Daniel. Ich habe eine Mail an den hier an das Bündnis Versammlungsgesetz geschickt und die kam nicht an. Und ein paar Tage später kriegte ich vom Mail-Server, der Piraten-Mail-Server, die Antwort, wir wären nicht, also er hätte keine Möglichkeit gehabt, die Mail durchzuschicken, es wäre blockiert worden, die Domain piraten-nrw. Und da wollte ich mal dann fragen, wie denn der Stand ist, ob wir dann noch diese Spam-Problematik haben. Ja, also aktuell sind wir in keiner Liste eigentlich gelistet. Leit mir die am besten einfach mal weiter und dann muss ich mal genau wissen, was da für ein Fehlercode drin steht, damit ich, dann kann ich gucken, woran es liegt. Ja, ich meine, das war 500, aber ich wollte es noch rauskopieren. Auf jeden Fall kriegst du auch die Source dazu. Also wir haben ein generelles Problem mit dem Open Exchange im Moment. Die App, Open Exchange App Suite funktioniert momentan nicht. Der Mail-Server darunter funktioniert allerdings weiterhin noch. Das heißt, mittels eines Mail-Programms kann man immer noch seine Postfächer benutzen. Man kann halt nur diese App Suite, also Webmailer und OX Drive und so weiter, kann man halt leider momentan nicht mehr drauf. Aber wie gesagt, Mail sollte soweit eigentlich funktionieren alles. Nee, das war Mail 2, also das war schon der neue. Aber gut, okay, das war die eine Frage, die ich hatte. Und ansonsten hast du ein gutes Gefühl für die IT? Ich würde sagen, ja, läuft. Das ist auch gut, okay. Ja, also dann, Unterstützung wäre natürlich immer prima. Hey, wir machen da gerne eine Ausschreibung zu, überhaupt kein Problem. Ja, da kann man am besten reinschreiben an allen Ecken. Aufgabenbeschreibung alle Ecken. Ja, also wenn du wolltest mal gucken, was du schon an alten Aufgabenbeschreibungen hattest, dann setzen wir das auf den Vorstandsblock und bewerben das. Immer gerne. Okay, aber das sind hier mit großen Schritten Richtung Ende der Versammlung unterwegs. Ich höre keinen Widerspruch. Dann erinnere ich an der Stelle nochmal, dass jetzt am Wochenende der Bundesparteitag stattfindet. Offline weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall online. Und da muss niemand nach Bad Homburg, glaube ich, fahren. Wir treffen uns hier, wenn ihr wollt, sehr gerne wieder am 20.05. diesen Jahres, wieder um 20.30 Uhr zur nächsten Vorstandssitzung. Freue mich, dass ihr hier wart. Danke an die anderen Vorstandsmitglieder für ihre Mitarbeit, ans Protokoll. Vielen Dank an die Zuhörer und ja, überhaupt, macht noch was Schönes mit dem Abend und bis bald. Und die Sitzung schließe ich dann um 21.23 Uhr. 23, Entschuldigung.